für uns den Segen. Ich kann's mir nicht erklären, ich muss kurz überlegen. Ist dies das wahre Leben? Ich suche uns den Segen. Ich kann's mir nicht erklären, ich muss kurz überlegen. Ist dies das wahre Leben? Der Wecker klingelt mich aus meinem schönen Traum. Mir ist kalt, die Decke auf dem Boden ist die Antwort dafür kaum. Aufgestanden zwingt es mich zum Aufgehen. Ich hasse diese Müdigkeit beim Aufstehen. Cappuccino warm gemacht, aus dem Fenster gestarrt. Ob das Wetter mein Gesicht an diesem Morgen mag, scheint so, dass es windig und kalt ist. Die Bäume sind schon fast am Frieren und bewegen sich. Was will man dazu sagen, außer darüber zu klagen? Jeden Morgen muss ich es ertragen, mir ist flau im Magen. Ich hab keinen Hunger, also gibt es auch kein Frühstück. Völlig übermüdet Richtung Klo für den Druck im Schritt. Abschütteln, einpacken, Zahnpasta an den Backen. Es ist schwer, die Zahnbürste festzuhalten. Auf die Uhr geschaut, 10 Minuten warten. Dann geht's raus, lege ich mich hin, schlafe ich aus. Doch verschlafe auf. Ich suche uns den Segen. Ich kann's mir nicht erklären. Ich muss kurz überlegen. Ist dies das wahre Leben? Ich suche uns den Segen. Ich kann's mir nicht erklären. Ich muss kurz überlegen. Ist dies das wahre Leben? Die Haustür zugemacht, Schlüssel eingepackt, auf dem Weg zum Fahrstuhl zusammengesackt. Wo ist denn der Knopf? Meine Augen fallen mir aus und bemerke dann in Trance, die Fahrstuhlstür geht auf. Der Nachbar kommt raus, guten Morgen, sagt er fröhlich, guten Morgen kommt aus meinem Munde unhöflich. Aber er nimmt es mir nicht übel, man sieht es gleich, als hätte mir die letzte Nacht zum Schlafen nicht gereicht. Rein in den Fahrstuhl, drück auf den EG-Knopf, kurz eingeschlafen und auf einmal schon im Erdgeschoss. Also raus, an nichts Böses gedacht, dass die Kälte einen wieder schnell hellwach macht. Auf dem Weg keine Sau unterwegs mehr gesehen. Kein Problem, ich hab eh keinen Bock, mich dumm zu reden. Die Bahn fahren, aber meine hat die längsten Fahrten. An der Straßenbahnhaltestelle muss ich lange warten. Ich suche uns den Segen. Ich kann's mir nicht erklären. Ich muss kurz überlegen. Ist dies das wahre Leben? Ich suche uns den Segen. Ich kann's mir nicht erklären. Ich muss kurz überlegen. Ist dies das wahre Leben? Die Bahn steht und ich gehe auf sie zu und sehe eine Menschenmenge geht hinaus, ich will reingehen. Und dann beim Reingehen suche ich einen Sitzplatz, finde keinen frei, nehm einfach einen Stehplatz. Doch ich sehe, dass viele ganz alleine sitzen, nebendran eine Tasche, die sie vor den Fremden schützen. Das ist das Signal, bin zu müde, scheißegal, das sieht man wieder mal, irgendwie auch asozial. Ich schau mich um, meine Augen fallen zu, ich bemühe mich wach zu bleiben mit den Leuten in den Zug. Ein Blick nach draußen, ich bemerke jetzt das Regenwetter und hoffe, wenn ich rausgehe, wird das Wetter besser. Jemand steht auf dem Weg zum Ausstieg. Ich geh zum freien Platz, wenn es Zeit zum Chillen gibt. Kaum die Augen zugemacht, hör ich eine Stimme. Es ist die Ankündigung meiner Haltestelle. Ich suche uns den Segen. Ich kann's mir nicht erklären. Ich muss kurz überlegen. Ist dies das wahre Leben? Ich suche uns den Segen. Ich kann's mir nicht erklären, ich muss kurz überlegen, ist dies das Wahre?